Erster Gott spricht über die Ammoniter, hat Israel keine Söhne oder Erben mehr? Warum hat Milkom das Land Gad eingenommen? Und warum wohnen seine Leute in den Städten von Gad? Zweiter, darum kommt die Zeit, sagt Gott. Ich lasse Kriegsgeschrei in Rabba, der Stadt der Ammoniter, hören. Rabba wird ein Schutthügel. Ihre kleineren Städte werden verbrannt. Dann wird Israel sein Land zurückbekommen, sagt Gott. Dritter, weine, Hesbon, denn die Stadt ist zerstört. Schreit laut, ihr Städte um Rabba. Zieht Trauerkleider an und klagt. Lauft umher in den Zäunen. Milkom muss gefangen weggehen. Seine Priester und Anführer gehen mit ihm. Vierter, du prahlst mit deinen Tälern und deinem reichen Land. Du bist eine untreue Tochter. Du vertraust auf deine Schätze und denkst, niemand kann mich besiegen. Fünfter, aber ich werde Angst über dich bringen, sagt Gott, der Herr der Heere. Sie kommt von allen Seiten. Ihr werdet alle fliehen, jeder für sich. Niemand wird die Flüchtlinge sammeln. Sechster, später werde ich die gefangenen Ammoniter zurückbringen, sagt Gott. Siebter, Gott, der Herr der Heere, spricht über Edom, gibt es keine Weisheit mehr in Teman? Ist der Rat der klugen Leute verschwunden? Ist ihre Weisheit verloren? Achter, flieht. Lauft weg. Versteckt euch tief unten, ihr Bewohner von Dedan. Denn ich bringe Esaus Unglück über ihn. Das ist die Zeit, in der ich ihn bestrafe. Neunter, wenn Weinbauern kommen, lassen sie nicht alles übrig. Wenn Diebe in der Nacht kommen, nehmen sie, bis sie genug haben. Zehnter, aber ich selbst werde Esau aufdecken. Ich zeige seine Verstecke, damit er sich nicht verbergen kann. Seine Nachkommen werden besiegt, zusammen mit seinen Brüdern und Nachbarn. Es ist aus mit ihm. Elfter, ich will deine Waisen am Leben erhalten. Deine Witwen sollen auf mich vertrauen. Zwölfter, ja, so spricht Gott, diejenigen, die den Kelch nicht trinken sollten, müssen ihn trinken. Und du solltest verschont bleiben? Nein, du wirst nicht verschont bleiben, du musst trinken. Dreizehnter, denn ich schwöre bei mir selbst, sagt Gott, Bozra wird ein Ort des Schreckens, der Schande und des Fluches. Alle ihre kleineren Städte werden für immer zu Wüsten. Vierzehnter, ich habe eine Nachricht von Gott gehört. Eine Botschaft wurde zu den Völkern gesandt, versammelt euch und zieht gegen Edom. Macht euch bereit zum Kampf. Fünfzehnter, denn ich will dich klein machen unter den Völkern. Du wirst bei den Menschen verachtet sein. Sechzehnter, du hast dich selbst betrogen mit deinem Stolz. Du wohnst in Felswänden und hältst dich am Gipfel des Hügels fest. Auch wenn du dein Nest so hoch wie ein Adler baust, ich stürze dich von dort hinab, sagt Gott. Siebzehnter, und Edom wird ein Ort des Schreckens sein. Jeder, der vorbeigeht, wird entsetzt sein und zischen überall seine Wunden. Achtzehnter, wie Sodom und Gomorra und ihre Nachbarstädte völlig zerstört wurden, sagt Gott, so wird auch dort niemand mehr wohnen. Kein Mensch wird dort bleiben. Neunzehnter, ich komme wie ein Löwe aus dem Jordan-Dickicht zur grünen Weide. Ich jage sie schnell weg. Und wen ich wähle, den setze ich über sie. Denn wer ist wie ich? Wer will mich zur Rechenschaft ziehen? Wo ist der Hirte, der vor mir bestehen kann? Zwanzigster, darum hört Gottes Plan für Edom. Hört seine Gedanken für die Bewohner von Teman. Man wird sie wegschleppen, auch die kleinsten Schafe. Ihre Weide wird sich über sie entsetzen. 21. Die Erde zittert vom Lärm ihres Falls. Das Wehgeschrei hört man bis zum Schilfmeer. 22. Er steigt wie ein Adler auf und fliegt heran. Er breitet seine Flügel über Bozra aus. Das Herz der Helden Edoms wird an diesem Tag wie das Herz einer Frau in Geburtswehen sein. 23. Über Damaskus, Hamat und Arpad sind bestürzt. Sie haben eine schlechte Nachricht gehört. Sie sind fassungslos und voller Unruhe, wie das Meer, das nicht ruhig sein kann. 24. Damaskus ist mutlos geworden. Es hat sich zur Flucht gewandt. Schrecken hat es ergriffen. Angst und Schmerzen haben es gepackt, wie eine Frau, die ein Kind bekommt. 25. Ach, warum wurde die schöne Stadt, die Stadt meiner Freude, nicht verlassen? 26. Darum müssen ihre jungen Männer auf ihren Straßen fallen. Alle Krieger werden an diesem Tag getötet, sagt Gott, der Herr der Heere. 27. Ich lege Feuer an die Mauer von Damaskus. Es wird die Paläste von Ben-Hadad verbrennen. 28. Über Kedar und die Königreiche von Hazor, die Nebukadnezar, der König von Babel, besiegte, so spricht Gott, auf. Zieht gegen Kedar und besiegt die Bewohner des Ostens. 29. Mann wird ihre Zelte und Schafe wegnehmen. Ihre Zeltplanen, alle ihre Geräte und ihre Kamele wird man ihnen rauben. Dann wird man über sie rufen, Schrecken ringsum. 30. Flieht, eilt weg, versteckt euch tief unten, ihr Bewohner von Hazor, sagt Gott. Denn Nebukadnezar, der König von Babel, hat einen Plan gegen euch gemacht. Er hat einen Angriff gegen euch erdacht. 31. Auf. Zieht gegen ein friedliches Volk, das sicher wohnt, sagt Gott. Sie haben keine Türen oder Riegel. Sie wohnen allein. 32. Ihre Kamele werden geraubt. Die vielen Herden werden Beute. Ich werde sie in alle Winde zerstreuen, die mit kurzgeschnittenem Haar. Ich bringe Unglück über sie von allen Seiten, sagt Gott. 33. Hazor aber wird eine Wohnstätte für Schakale. Es wird für immer eine Wüste sein. Niemand wird mehr dort wohnen. Kein Mensch wird dort bleiben. 34. Dies ist das Wort Gottes, das an den Propheten Jeremia über Elam kam. Es war am Anfang der Herrschaft von Zedekia, dem König von Juda. 35. So spricht Gott, der Herr der Heere, ich werde den Bogen der Elamiter zerbrechen. Ich zerstöre ihre größte Stärke. 36. Ich werde vier Winde von den vier Enden des Himmels über die Elamiter bringen. Ich zerstreue sie in alle Winde. Es wird kein Volk geben, wohin die zerstreuten Elamiter nicht kommen. 37. Ich lasse die Elamiter vor ihren Feinden verzagen. Ich lasse sie vor denen verzagen, die sie töten wollen. Ich bringe Unglück über sie, die Glut meines Zorns, sagt Gott. Ich sende das Schwert hinter ihnen her, bis ich sie vernichtet habe. 38. Ich werde meinen Richterstuhl in Elam aufstellen. Von dort werde ich Könige und Anführer entfernen, sagt Gott. 39. Aber später werde ich die gefangenen Elamiter zurückbringen, sagt Gott.